Schlag sie tot und nimm ihr Geld, um dich später mit seiner Hilfe der ganzen Menschheit und der gemeinnützigen Sache zu widmen. Was meinst du, wird nicht ein einziges, unbedeutendes, winziges Verbrechen durch tausende guter Taten wettgemacht? Für ein Leben, tausende von Leben, gerettet vor Fäulnis und Verfall? Ein einziger Tod und hunderte von Leben an seiner Statt, das ist doch ein einfaches Rechenexempel. Ja, und was bedeutet auf der allgemeinen Waage das Leben dieser schwindsüchtigen, dummen und bösen Alten? Nicht mehr als das Leben einer Laus, einer Schabe, ja nicht einmal so viel. Weil die Alte schädlich ist. Sie untergräbt das Leben anderer. Sie ist ja ausgesprochen böse. Noch vor ein paar Tagen hat sie Lisaveta aus Wut in den Finger gebissen und gleich so, dass man schon glaubte, ihn amputieren zu müssen. Freilich, sie ist das Leben nicht wert, bemerkte der Offizier. Aber das ist nun einmal so in der Natur. Ach, Bruder, die Natur wird doch auch korrigiert und dirigiert. Wir müssten ja sonst in Vorurteilen ersticken. Ohne das hätte es keinen einzigen großen Mann gegeben. Da sagt man nun Pflicht, Gewissen. Ich will nichts gegen Pflicht und Gewissen sagen, aber was verstehen wir eigentlich darunter? Aber ich will dir noch eine Frage vorlegen. Gib acht. Nein, warte einmal. Jetzt will ich dir eine Frage vorlegen. Höre zu. Nun? Sieh, da redest du nun und ereiferst dich. Aber sage mir, würdest du selbst es übernehmen, die Alte zu ermorden? Oder nicht? Selbstverständlich nicht. Ich rede ja nur von der Gerechtigkeit. Nicht auf mich kommt es hierbei an. Meiner Meinung nach aber kann hierbei, wenn du dich nicht selbst dazu entschließt, auch von Gerechtigkeit keine Rede sein. Komm, lass uns noch eine Partie Billard spielen. Raskolnikow war außergewöhnlich erregt. Gewiss, das Gespräch war eines von den gewöhnlichsten Gesprächen, mit Gedanken, die er mehr als einmal unter jungen Leuten gehört hatte, nur in anderer Form und über andere Gegenstände. Warum aber kam er gerade jetzt dazu, dieses Gespräch und diese Gedanken zu hören, wo in seinem eigenen Kopf genau die gleichen Gedanken aufgetaucht waren? Und warum stieß er gerade jetzt, da in ihm der Keim seines Gedankens über die Alte durchbrach, hier auf ein Gespräch über dieselbe Alte? Dieses Zusammentreffen erschien ihm stets merkwürdig. Eben diese nichtssagende Unterhaltung damals im Wirtshause hatte einen außergewöhnlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Sache gehabt, als wäre hier tatsächlich eine Vorausbestimmung, ein Fingerzeig im Spiel gewesen.